jagt Katze. Katze jagt Maus. Katze ruft du Kackpatze. Maus. Glatze. Kackbratze. Kackbratze. Hund jagt Katze. Katze jagt Maus. Katze ruft du Kackpatze. Maus verschwindet im Haus. Mütze Glatze. Yeah.